Domian. Das 1 Live Talkradio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, meine Lieben, draußen ist es kalt und regnet und wir haben vermutlich ein sehr heißes Thema heute Nacht. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das Thema heißt Sexsucht. Wer von euch hat ein wirklich sehr starkes sexuelles Verlangen und wie befriedigt ihr das? Und wer von euch ist sexuell so nach eigenem Ermessen wirklich überaktiv, überdurchschnittlich aktiv? Was macht ihr? Was macht ihr alles? Und wer von euch ist so Hand aufs Herz eigentlich mit den Gedanken fast immer beim Sex? Immer, jeden Tag, im Alltag. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, 0130 2911, die kostenfreie Telefonnummer oder die kostenfreie Faxnummer 0130 11 51 22, Faxnummer 0130 11 51 22. Am Start heute Nacht, Carsten, 25. Hallo Domian, Carsten. Grüß dich. Hi. Ich möchte nicht sagen, dass ich sexsüchtig in dem Sinne bin, aber ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass es durchaus möglich ist, sexsüchtig zu werden. Was für eine Erfahrung war das? Bei mir ist es so gewesen, vor ungefähr, ich sage mal, zwei, drei Wochen, ist es so gewesen, dass ich Geschlechtsverkehr oder Verkehr mit anderen Leuten hatte, an einem Tag, ich sage mal, innerhalb von 10, 12 Stunden mit 4 verschiedenen Frauen. Innerhalb von 10, 12 Stunden mit 4 verschiedenen Frauen. Eine ganz fiese Geschichte, die ich mir selbst noch vorwerfe. Wirklich fies? Na, nicht so fies. Also ich möchte schon sagen, dass ich ein tierisches Verlangen nach Sex habe. Ja. Bezeichne mich aber selber nicht als sexsüchtig in dem Sinne. Ja. Also es ist losgegangen. Ich war abends bei meiner Freundin, was man in dem Sinne Freundin nennt, eine gute Bekannte halt. Und wir haben uns ein bisschen ausgetobt. Bin dann mit ein paar, also hatten ganz normal, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, haben uns ein bisschen vergnügt. Ja. Bin dann, waren dann in einer kleinen Disco, ist in der Nähe von Hannover. Danach? Danach, ja. Also vergnügt heißt, ihr habt miteinander geschlafen? Ja, es geht ja noch weiter. Und ja. Deshalb denke ich auch, dass ich nicht in dem Sinne normal bin, was du jetzt gerade sagst, mit sexsüchtig. Waren dann in einer Disco, in einem kleinen Club so, in der Nähe von Hannover, oder in Hannover ist ja auch direkt, egal, mich kennt da jeder. Da ging es weiter, so in dem Sinne. Es war noch gar nicht spät, habe da wieder eine nette Dame kennengelernt und es war mehr so die schnelle Sache, die da gelaufen ist. In der Disco? Auf der Damentoilette, ja. Auf der Damentoilette? Das gehört, ja. Auf der Damentoilette? Ja, und... ihr seid nicht schief angeguckt worden von den anderen Damen? Nö. Die da gewartet haben? Nee, das ist so... Nee, denke ich nicht, nee. Ja, okay, das war die schnelle Nummer auf der Damentoilette. Ja, das war so die zweite des Abends. Ja. Ich bin halt ein, weiß ich nicht, fühle mich nicht so, als ob ich der wäre, der das könnte, aber hatte immer noch so ein bisschen Verlangen und es ist nicht weit zum Puff da gewesen und dann war ich zur Krönung des Abends, dachte ich mir, gehst du noch im Puff, wenn es heute Abend so gut läuft. Hattest du potenzsteigernde Mittel genommen? Nee, gar nichts in der Art. Also wirklich. Du warst dann immer noch geil? Ja, also wirklich, ich kenne das so von mir in dem Sinne nicht. Ist also schon ungewöhnlich. Also die dritte Nummer war dann die Puff-Geschichte. Puff-Geschichte, ja. Und dann? Nichtsdestotrotz bin ich wieder in die Disco zurückgegangen und dann sind wir noch ein bisschen weiter durch die Altstadt gezogen in den Kneipe und da hat es wieder irgendwie gezwackelt und es ging halt weiter. Hab eine nette Dame kennengelernt, ein bisschen älter als ich, also ich bin 26, ja. Die war 38 oder 39. Ja. Und dann sind wir mit der und, weiß nicht, ihrer Schwester, ich weiß es nicht, keine Ahnung, frage mich auch nicht, hat auch ein bisschen was getrunken, ja. Dann sind wir zu denen und da ging es dann halt nochmal los. Gar zu dritt? Zu viert. Zu da viert. War noch ein Typ dabei. Das ging dann aber getrennte Wege, nicht so, dass ja. Es so die Orgie ist. Ist das jetzt eine große Ausnahmegeschichte in deinem Leben? Oder? Also das gesteigerte Verlangen habe ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir ist es so, ich würde mal sagen, so 2 oder 3 Damen, Mädchen, mit denen ich zusammen war, die haben das schon bemerkt. Ja. Und haben da auch gesagt, das ist nicht normal bei dir. Aber du fühlst dich dabei noch ganz gut, oder? Ja, selbstverständlich fühle ich mich gut. Oder kannst du sogar denken, vielleicht so der Richtung, dass man damit angeben kann? Sexprotz-mäßig? Quatsch, nee, würde ich das nie machen. Gerade diese Sache, deshalb belastet mich das ja so, das habe ich in dem Sinne noch nie erlebt. Ja. Also, dass ich das viermal... Ja, wie erklärst du dir das denn für dich, dass du nur wirklich viermal hintereinander dann alles noch richtig hingekriegt hast? Ne? Beim dritten Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, war schon schwierig, aber es war eine ganz nette Dame. Die hat das passende Händchen dafür. Kann man so sagen, ja. Also ich fand schon, nee, aber... Okay, jetzt sag doch mal, wie so generell dein sexueller Trieb aussieht. Wie oft kommt es denn in der Woche, kann man das so durchschnittlich sagen, zu einer Begegnung? Mit mir? Mit einer Dame, ja. Ja, also ich würde sagen zweimal. Zweimal, ja. Habe ja auch das Verlangen irgendwie, ich denke mal, dass ich wenn ich eine Freundin habe, dann ist das okay, aber es ist halt schon zwei, dreimal vorgekommen, dass die dann gesagt haben, nee, das geht so nicht. Ja. Du bist, wie sagt man, übergeil, ich weiß es Ach, nicht. Das sagen die Freundinnen dann auch zu dir? Habe ich schon erlebt, ja. Aber du bist im Moment solo? Ich bin, ja, bin ich, ja. Sagt er mit etwas Zögern. Ich habe vorhin mit einer ganz, es ist ja auch egal. Bohren wir jetzt nicht weiter nach. Ich habe vorhin telefoniert und ich denke mal, das klappt vielleicht. Heute noch? Ich hoffe, ja. Ja, Carsten, also das würde ich vielleicht auch nicht sexsüchtig nennen, aber ein überdurchschnittlicher Trieb, ne? Steckt ja, aber ich sage mal, das kann ja keine Sex, kann keine Sucht sein in meinen Augen. So gibt's auch, gibt's auch. So möchte ich das mal titulieren. Ja, also bei dir in dem Fall nicht, aber ich glaube, da gibt's schon auch ganz ernste Entwicklungen. Ja, gerade den da am Mittwoch war das, glaube ich, in der Sendung oder am Dienstag. Der Onanierte. Ja. Ja, das war wirklich sehr ernst. Was wirklich an meinen Nerven gekratzt hat. Ich sage, nicht Mensch, zu lachen, ne? Nee. Ja. Aber dir macht es Spaß und ich wünsche dir eine... Und wir haben immer viel Spaß. Schöne, geile Nacht heute noch, je nachdem, was da passiert. Ja. Carsten. Grüß dich. Ne? Bis dann. Tschüss. Die Silvia, 47. Ja, hallo, Domian. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Sex, überdurchschnittlicher Sex. Ja, denke ich schon. Trieb. Also für mich ganz wichtig. Und also ich habe es auch anders erlebt. Ich habe also erlebt... in einer Beziehung, wo sehr wenig Sex stattfand und ich da also sehr drunter gelitten habe. Ich bin da im Grunde krank geworden und konnte also aus moralischen, irgendwelchen moralischen Bedenken nicht fremdgehen, obwohl ich da immer dran gedacht habe. Mhm. Ja, und habe dann eine Beziehung jetzt eben gefunden, wo ich das ausleben kann, also jeden Tag Sex. Wo die Post abgeht. Ja, total geht die Post ab. Mehrmals am Tag? Ja, eigentlich nicht, weil das findet schon abends statt. Ja, aber das ist im Verhältnis zu dem, was du vorher erlebt hast, schon also ein heftiger Fortschritt. Ein ganz heftiger. Ja, also und es ist einfach so, dass ich alles ausleben kann. Also ich muss nicht mehr permanent daran denken. Das heißt, das tue ich natürlich schon. Zusätzlich noch? Ja, klar, ich freue mich ja schließlich. Wie lange bist du jetzt mit deinem neuen Lover da zusammen? Wir sind jetzt zusammen, 10 Monate. 10 Monate. Und das läuft jetzt 10 Monate richtig nach deinem Geschmack? Jeden Tag und einfach genial. Wie lange musstest du darben? Wie viele Jahre? Das waren also schon so 6 Jahre. Das ist lange. Und ich kenne das also, ich habe eine Beziehung hinter mir gehabt, wo ich also wirklich sexuell total hörig war. Mhm. Total, also da... Davor war das? Ja, das war davor. Das heißt, du bist schon generell sexuell sehr aktiv ausgerichtet. Ich bin sehr aktiv, Dann muss das ja, wenn man 6 Jahre dann auf dem Trockenen fast sitzt, die Hölle sein. Das war die Hölle. Irgendwo. Ich war also wirklich, ich war tatsächlich krank. Wie hast du deinen Trieb kanalisiert? Wo ging das hin? Ja, gar nicht. Ich habe das also im Grunde, also eine Zeit lang halt mit Selbstbefriedigung. Mhm. Ne? Und dann irgendwann habe ich es total weggetan und bin aber auch krank geworden. Körperlich krank geworden? Ja, ich habe Depressionen bekommen. Mhm. Klar. Also es ist nicht so, dass, man kennt ja auch solche Fälle, dass Leute dann wirklich sich damit abfinden und wo das irgendwie abstirbt, diese Lust. Für eine Weile war das auch so. Ja. Also für mich fand Sex eigentlich nur noch im Kopf statt. Ja. Und aber wie gesagt, ich meine total verdrängt. Sehr krank geworden und ich wusste also dann, als ich dann endlich die neue Beziehung hatte, was Leben heißt und Leben ist für mich auch Sex. Das war dann wahrscheinlich wie ein Jungbrunnen, ne? Die ersten Nächte vor allen Dingen. Nee, das ist es immer noch. Immer noch. Ja, klar. Sind es jetzt auch Sachen, die du entdeckst vielleicht, die du früher nicht so gemacht hast, die dir Spaß machen? Ich habe mich immer davor eigentlich immer ausgelebt. Also ich habe auch alles ausprobiert. Aha. Es gibt, glaube ich, sehr wenig, was ich nicht probiert habe. Ja. Also in dem Sinne war mein Nachholbedürfnis eigentlich nur von der Ja, auch von der Quantität. Ja, mit 47 Jahren kann man sagen, dass man eine ganze Menge Erfahrungen hat und auch mit sich umgehen kann. Somit auch herausgefunden hat, was einem gemäß ist sexuell. Was ist deine Lieblingsspielart in der Sexualität? Was magst du am liebsten? Ja, vor allen Dingen zunächst mal French Kissing, klar, kein French Thema. French Kissing, ja. Ja, Logo. Und ja, einfach sehr intensiven Sex. Ja. Also keine Nummer, kein Quickie. Ja. Okay, also das... Wie lange dauert dein intensiver Sex? So 2-3 Stunden. Schön, ja. Ja, es ist genial. Ja. Also wirklich Leidenschaft pur und ja, eigentlich im Grunde ohne Tabus. Ja, und das, genau das alles findest du jetzt bei deinem neuen Freund. Genau das, ja. Das. Schön. Ja, und das ich wünsche dir, dass das noch dann auch sehr lange anhält. Ja, das wünsche ich mir auch. Und du dich da ausleben kannst und dann auch nicht mehr krank wirst. Nee, keine Bedenken habe ich. Keine Bedenken. Liebe Silvia, alles Gute. Okay, ich Tschüss. Danke dir. Bis dann. Ciao. Timo, 20 Jahre. Ja, hallo Domian. Timo, überdurchschnittlicher Sexkonsum. Ja, oder Sexlust. Sexsüchtig, kann man sagen. Du bist sexsüchtig. Jawohl. Mit deinen jungen 20 Jahren. Ja. Erzähle, was du alles machst. Also das hat angefangen, seitdem ich eine feste Freundin hatte. Ja. Das ist jetzt seit 2 Jahren der Fall. Vorher war das halt nicht so, immer nur so kurze Sachen. Ja. Und da hat das also richtig angefangen. Da habe ich gemerkt, Mensch, das ist die richtige Frau, mit der kann man das machen. Ja. Und das war am Anfang, so die ersten 2 Monate, sage ich mal, da war es noch nicht so oft. Nur mal am Wochenende und so. Ich meine, man muss sie erst mal kennenlernen. Ja. Wie alt ist deine Freundin? Die ist jetzt 19. Ja. Und dann ging es dann also richtig zur Sache. Dann haben wir zusammen gewohnt, also ich bei ihren Eltern. Ja. Und dann halt bei ihrem Zimmer immer und so und oder halt bei Freunden. Also es ging dann am Tag 5-6 Mal. 5-6 Mal? 5-6 Mal, das war so echt heftig. Aha. Und manchmal auch mehr. Also es kam immer ganz drauf an, welche Gelegenheiten wir hatten. Und das Mädel wollte das auch? Das, ja, natürlich. Ja. Ich meine, ich habe es auch immer gefragt und so, nicht, dass da irgendwie ein Zwang ist oder was, ne? 5-6 Mal am Tag. Ja. Ziehst du das bis heute durch? Nein, sie möchte es nicht mehr so oft. Ja. Also es ist ja, das war jetzt im ersten halben, dreiviertel Jahr, da war das so richtig schön, da war, jeden Tag war das halt. Mhm. Und dann hat es also ein bisschen nachgelassen. Dann haben wir uns zusammengesetzt und er sagte, hör zu, das wird mir ein bisschen zu viel. Ja. Und aber du würdest schon gerne weiterhin so oft? Ja, also auch wenn sie hier ist, ich habe jetzt eine eigene Wohnung und sie lebt noch halb und halb, also halb bei ihren Eltern. Ja. Ja, das heißt doch jetzt, dass du dich eigentlich gar nicht so ganz ausleben kannst mit deiner Freundin, wie du es gerne würdest wollen. Genau, das kann ich nicht. Und wo lässt es? Ja, einhalten. Einhalten. Einhalten, also es ist schwierig. Und wenn sie dann halb hier ist, ich meine, manchmal, da bin ich wirklich ein bisschen zu eifrig. Was heißt das? Also wenn sie dann halb hier ist, dann manchmal da bin ich dann gleich so... Versuche ich sie dann halb irgendwie so, ne? Reißt du ihr die Kleider vom Leib? Nein, das nicht. Also ich bedränge sie auf keinen Fall. Ja, ja. Und wenn sie dann von vornherein sagt, nee, dann lasse ich das auch. Ja, ich habe gerade, als ich euch begrüßt habe, gesagt, dass ich mit Leuten reden möchte, die, wenn sie ganz ehrlich sind, so tagsüber im Alltag, Schule, Beruf, was auch immer, eigentlich immer an Sex denken. Ja. Ich kenne solche Leute. Wie ist das bei dir? Ja, eigentlich auch. Wo ich jetzt da, im Moment bin ich arbeitslos, da mache ich sozusagen Urlaub für die Bundeswehr, bis ich da hinkomme und wo ich dann halb an der Arbeit war im Büro, oh Mensch, jetzt wäre klasse. Was sind das denn so für Gedanken, die dann in deinem Kopf herumkreisen? Du denkst ja, vermute ich mal, nicht nur dann an deine Freundin. Doch. Doch, das schon. Ständig. Also du bist deiner Freundin auch in den Gedanken, in der Fantasie treu? Ja, nur. Soll ich dir das glauben? Ja, das kannst du. Nach 2 Jahren denkst du an keine andere Frau? Nein. Weil ich bin voll und ganz zufrieden mit dem Mädchen. Das ist. Onanierst du noch? Zwischendurch auch zusätzlich, ja, wahrscheinlich. Ich habe am Anfang, habe ich es ab und zu, aber jetzt nicht mehr. Das jetzt nicht mehr, aber gerade jetzt wärst du eigentlich nötig, da sie nicht mehr so viel will. Nee, also ich kann langsam damit umgehen. Ja. Sagen wir mal so. Also es hat sich schon etwas gebessert durch die lange Zeit. Das sind jetzt 1,5 Jahre, wo es halt weniger wird. Ja. Und das erstaunt mich jetzt wirklich. Also ich hätte jetzt spontan gedacht, okay, die Freundin möchte das nicht mehr so, dann legst du halt umso öfter selbst Hand an. Genau, aber wenn sie jetzt kommen würde und sagen, hier immer zu am Tag wieder 5 Mal richtig so durchziehen, und das würde ich auch machen. Das würdest du machen, aber wenn sie nicht will, dann passiert auch gar nichts. Nein, dann passiert nichts. Und demzufolge siehst du für dich auch nicht die Gefahr, dass du aus der Beziehung ausbrichst und dir eine andere Frau zusätzlich suchst oder irgendwas machst? Nein. Das nicht, du bist da absolut treu. Absolut treu. Und es kreisen auch keine pornografischen Fantasien in deinem Kopf herum. Gar nichts. Ja, um Gottes Willen. Ist ja auch nicht so schlimm. Nein. Timo, aber das hast du im Griff, ne? Die ganze Sache. Und ihr liebt euch. Ja. Und mögt euch und findet euch leidenschaftlich attraktiv. Also es ist jedes Mal die wahre Wonne. Klasse. Die wahre Wonne, wie schön. Timo, danke für den Anruf. Ja. Tschüss. Tschüss. Detlef, 38. Richtig. Moin, Jürgen. Guten Morgen. Jürgen, um mal dem Timo vielleicht einen Tipp zu geben. Hm? Ich weiß nicht, ob seine Freundin das mitmacht, aber so von Zeit zu Zeit, wenn man die Möglichkeit hat, mal anrufen, mal ein heißes Gespräch führen, kann auch helfen. Am Telefon? Am Telefon. Vielleicht hat der Timo das noch mitgehört. Weiß ich nicht. Wäre aber eine Maßnahme. Okay. Das spricht ein bisschen das Alter. Ja, folgendes. Seit etwas über einem Jahr alleine. Ja. Davor, sag ich mal, die letzten 2-3 Jahre der Ehe, ja, eher gequält, war also nicht mehr viel. Habe dann, ja, nachdem ich alleine war, das ausgenutzt. Habe also genommen, auf gut Deutsch gesagt, was kam. Mhm. Teilweise, hatte ich vorhin am Vorredner gesagt, täglich. Wie hast du das gemacht? Wie ist das entstanden? Wo ist es passiert? Das ist passiert während der Arbeitszeit. Also das heißt jetzt nicht während der Arbeitszeit mit einer Nummer machen, sondern einfach Leute kennenlernen, weil ich halt im öffentlichen Dienst arbeite oder in Kneipen, auf Straßen. Moment, stopp. Du arbeitest im öffentlichen Dienst? Richtig. Und hast dann während deiner Arbeitszeit Frauen kennengelernt? Frauen, Männer, egal. Achso, du bist bisexuell. Ja. Ja. Stopp, das interessiert mich jetzt. Wie lernt man während der Arbeitszeit Leute, Frauen, Männer kennen, mit denen man dann auch noch schnell Sex hat? Ja, das Problem ist, mein Beruf als Busfahrer, gut, jetzt kommt natürlich die Telefonnummer nicht unbedingt ans Licht, weil ich nicht weiß, wie da so, sag mal, mein Umfeld drauf reagieren wird. Ja, nein, das ist völlig... Aber es geht wirklich so, da steigen bei den Leuten ein... Allein schon, sag ich mal, so ein Blickkontakt reicht manchmal, um zu flirten, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das ist mir klar, aber wie kannst du denn dann zu einer... Nicht während der Arbeitszeit, klar, nee. Also nur Kennenlerngeschichten während der Arbeitszeit. Kennenlerngeschichten und dann, was weiß ich, nach der Arbeit zum Kaffee verabreden oder... Ja. Wie läuft das? Stecken die dir dann irgendwelche Telefonnummern zu oder du den Leuten? Ich sag mal, mit Telefonnummern zustecken ist einige Male passiert, ihrerseits, aber... Sag ich mal, so im Großen und Ganzen ist es also wirklich, dass ich, weil ich halt auch so ein Typ bin, der auf Leute zugeht einfach. Ja. Ich spreche die Leute an, wenn sie mir sympathisch sind, einfach. Also der Bus ist dein Forum, unter anderem. Ein Kommunikationsforum, wo du auch die Leute kennenlernst. Richtig. Und wo sich dann was entwickelt. Ja, richtig. Und das, du wolltest gerade weitererzählen, das ist dann eine Weile fast täglich passiert. Es war also, sag ich mal, so die ersten 1-2 Monate fast täglich. Da kommst du ja auf eine stolze Zahl von Leuten, ne? Da habe ich gerade so ein bisschen mit dem Timo mitgefühlt. Allerdings ging das auch so ein bisschen von mir dann aus. Dann, sag ich mal, gut, dann war es vielleicht mal noch 4-mal eine Woche oder 3-mal eine Woche. Naja, immerhin. Immer mit Fremden. Fast immer. Fast immer mit wechselnden Partnern, ja. Also. Wie sieht es jetzt zurzeit aktuell aus? Zurzeit sieht es so aus, dass ich also eine sehr liebe Freundin habe, mit der ich also auch sehr gut auskomme. Wo sie, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen mehr möchte. Ich aber im Moment irgendwo, ja, dieses, ich sag mal, dieses Kuscheln einfach, dieses Schmusen, das Tätigsein gern hat, aber nicht unbedingt den Verkehr an sich. Mit ihr? Oder würdest du mit anderen gerne schon auch? Nee, prinzipiell ich. Also er ist dann nach deiner Ehe, ist es da richtig aus dir rausgebrochen? Richtig. Ne? Und hast es dir wirklich reingeholt, was du vielleicht lange vermisst hast? Ja. Warst du denn während deiner Ehe auch schon bewusst oder vorher auch schon bewusst bisexuell? Oder kam das danach jetzt? Bewusst schon, aber nicht bewusst für meine Frau. Wann hast du es zum ersten Mal gelebt? Zum ersten Mal gelebt habe ich es quasi kurz nach der Ehe. Nachdem ich ausgezogen bin. Ja. Und weiß deine jetzige Freundin das? Ja. Die weiß das? Ja. Da hatte ich also auch noch so ein Problem mit, weil eine Freundin von ihr, der habe ich das nach einer Feierabend mal so erzählt und da ist also auch noch so ein bisschen was im Argen, weil ich nicht weiß, wie sie das aufgenommen hat. Ja. Wie erklärst du dir das denn selbst, dass du dann so eine Weile hattest, wo du wirklich volle Kanne rausgegangen bist und hast Leute angebaggert und Sex gehabt und jetzt kommt so diese Kuschelnummer? Ja, weil ich sag mal, bei der jetzigen Frau, die ich habe, ist einfach, ja, da ist mehr Gefühl mit drin, da ist Liebe mit bei, da ist also, ja, das ist einfach was anderes. Also da hast du auch nicht so das Bedürfnis nach knallhartem Sex bei ihr? Nee, nicht unbedingt. Das hat jetzt mit ihr so nichts zu tun. Ja. Im Prinzip wäre es jetzt, sag ich mal, so nach einer gewissen Zeit, und ich sag mir mal einfach, wenn ein Gefühl halt mit dem Spiel ist, ist es halt im Moment bei mir so, dass ich so, ja, wenn es sich halt so ergibt, ja gut, ne, dann ja, ne? Ja. Also dann würde ich auch das Wort Sexsucht trifft nicht zu bei dir, aber vielleicht in Intervallen ein sehr starkes Verlangen, ne, was sich dann Befriedigung sucht. Ja. So kann man es sagen. Ja, ich meine, gut, das ging jetzt vielleicht auch mit der, sag ich mal, mit den letzten Jahren bei mir. Ja, ist klar. Vermute ich einfach mal, um dir mal eben kurz eine Frage zu stellen. Das mit deinen Fankappen, da ist das eigentlich schon irgendwo aktuell oder so? Mit den Fankappen? Ja, mit deinen Fanartikeln, so. Nein. Von dir? Nein, leider noch nicht. Nicht. Außer dem Buch gibt es nichts. Also die Mützen gibt es noch nicht. Ja, das Buch habe ich bis jetzt noch nirgendwo gesehen bei uns. Also kann man überall bestellen im Buchhandel. Ja, schauen wir mal. Ja. Detlef, dann viel Glück mit deiner neuen Liebe, sage ich dir. Wünsche ich dir. Ich hoffe es mal. Ich möchte kurz einen Spruch sehen, weil ich davon ausgehe, sie schaut zu, ja, weil sie also beide begeisterte Domian-Gucker sind, ja, und möchte ihr nur sagen, Hildegard, ich liebe dich. Hildegard, das ist dein Wort. Ach Gott, jetzt sage ich auch noch einen verkehrten Namen. Nein, das gibt's denn nicht. Ich bin ganz fertig. Detlef. Ich meine natürlich die Hannelore und nicht die Hildegard. Das schneiden wir jetzt raus, ne? Und spulen nochmal zurück. Nein, das Hannelore. Hannelore, Detlef liebt dich. Und zwar über alles. Über alles. Ja. Tschüss. Tschüss, Detlef. Jürgen. Ciao. Romy oder Ronny? Romy. Romy, ne? Hallo, Romy? Nee, Detlef, 38. Jetzt haben wir Chaos. Doch, Romy? Hallo, Romy? Oder Detlef? Alex. Jetzt, dann machen wir Alex, 20, hi. Hallo. Jetzt kommst du viel schneller dran als erwartet. Ja, war wohl eine kleine Störung in der Leitung. Das ist Voodoo, von dir wahrscheinlich aus. Ja. Alex. Erzähl. Ja, starker Sextrieb. Ja, mein Sextrieb, also ich muss mindestens einmal am Tag schon Sex. Hallo? Am Tag schon mal total schlecht drauf oder so. Gerade hatten wir wieder eine Störung. Also du hast gesagt, du musst mindestens am Tag einmal. Ja. Einmal Sex haben. Entweder mit dir selbst oder mit jemand anderem. Ja, genau. Ja. Sei es Mann oder sei es auch Frau. Auch bisexuell. Ja, genau. Ja. Ja, und da am Wochenende dann gehe ich dann öfters mehr in schwulen Bars. Ja. Ja, und dann findet man auch schnell Kontakt zu einer Person. Ja. Ja, und dann läuft der Abend halt so ab. Wie lernst du die Leute kennen in den Clubs? Sprichst du sie an oder lässt du dich ansprechen? Also ich lasse mich gerne ansprechen. Ja? Ja. Und wie geht das dann, erzähl mal so ein bisschen, wie geht das dann zur Sache? Ja, dann lasse ich mich ansprechen, ja, dann gibt er mir einen aus, ich gebe ihn einen aus. Mhm. Ja, und wenn ich ihn halt interessiere oder er mich, mhm, dann klappt das schon. Also dann fragt er schon mal, ob er mal mit zu ihm oder er mit zu mir ist immer stimmungsweise angesagt. Ja. Also kannst du davon ausgehen, wenn du am Wochenende auf die Rolle gehst, dass es dann doch meistens in irgendeinem oder in deinem Bett endet mit einem Mann? Ja, oder auch Frau. Oder mit einer Frau, ja. Wenn ja, ja. Also ich gehe entweder in schwulen Bars, ja, oder auch in Diskotheken. Ja, wenn du jetzt mal so über den Daumen peilst, spul mal das letzte Jahr zurück. Mit wie vielen Menschen hattest du Sex? Oh, also das weiß ich also ziemlich oft, weil ich gehe ja jedes Wochenende raus. Ja. Weil tagsüber bin ich ja arbeiten, von Montags bis Freitags. Mhm. Und Wochenende will ich halt meinen Spaß haben. Ja. Also kommst du da vielleicht auf eine stattliche Zahl von 40, ja, 45 Leuten? Ja, mehr. 50? Ab und zu mehr, ja. Ja. Wie sehr ist bei dir das Thema AIDS präsent? Ja, also wenn ich halt mit einer fremden Person mache, dann läuft nichts ohne Gummi. Ja, das ist auf jeden Fall ganz klar. Da gibt es ja nichts dran zu rütteln. Ja, und wenn sie halt mehr wollen, dann sage ich schon, nee, ist nicht. Ja. Und dann lasse ich das auch sein. Ne? Ja. So, eine ganze Menge wechselnder Geschlechtspartner. Kommst du dir manchmal da nicht, wenn das immer und immer wieder so passiert, ist da nicht so eine Leere oder so ein schales Gefühl dann? Ja, ist es schon. Also man muss sich ja mal für eine Seite dann anschließend entscheiden, weil da kann ja nicht eben mal so weitergehen. Mhm. Ja, und ich habe mich halt jetzt für die Frauenseite entschieden. Mhm. Ja, habe auch jetzt zurzeit auch eine Freundin, mhm, mit der habe ich auch schon ein Kind. Du hast ein Kind schon? Ja, ich habe schon ein Kind. Ja. Ja. Und seit ich mit ihr zusammen bin, also ist das auch nicht mehr so. Ja, also du gehst da nicht mehr raus und schleppst irgendwelche Leute ab? Ja, also sie sagt ja, sie hat zu mir gesagt, also mit einem Mann, das wäre ja absolut egal. Aha. Also halt nicht mit einer Frau. Und das ist für dich jetzt der Freibrief, dass du in die schwule Szene doch wieder eintauchen kannst? Ja, also ich kann, wenn ich meinen Trieb dazu habe, dann sage ich meiner Freundin Bescheid und dann sage ich, tut mir leid, aber ich muss heute mal rausgehen. Du, es ist mal wieder nötig. Ja. Das heißt, du bist deiner Freundin nicht absolut treu? Ja, ich sag ihr das ja. Du sagst es ihr dann vorher. Und dahinter steckt dann aber schon wirklich so ein sehr starker sexueller Impuls, der befriedigt werden will. Lebst du mit deiner Freundin zusammen? Ja, mit der lebe ich zusammen. Ja. Und der reine Sex mit ihr, das ist dann auf die Dauer für dich nicht befriedigend? Ja, ist schon befriedigend, aber irgendwann kommt der Drang wieder. Aha. Und da braucht man halt einen anderen Geschlechtspartner. Ja. Danke für deinen Anruf, Alex. Ja, gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt versuchen wir es nochmal mit Romy, 18. Ronny. Mensch. Ja. Ein Mann. Ja. Ein 18-jähriger Mann. Ja. Tag. Ja, hallo. Ja. Also. Ja, also. Starker Trieb. Sexsüchtig? Ja. Du? Würde ich sagen, ja. Erzähl. Ja, also das ist so, dass man mich, also ich reagiere an für sich schnell reizbar, ja, wenn ich es nicht so oft bekomme, wie ich meine, es müsste sein. Da reagierst du reizbar. Du wirst dann gereizt. Was heißt das? Ja, also, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich werde schneller auf, also ich komme schneller auf 100. Also. Du wirst eher nervös und aggressiv. Ja. Also wenn du deinen Sex nicht kriegst, dann bist du nicht gut, ist nicht gut Kirschen essen mit dir. Ja, man kann es schon mit mir aushalten, nur nicht eben so, wie man es haben möchte. Wie wäre es denn für dich optimal? Oder wie ist es für dich optimal? Optimal wäre es für mich, wenn ich also das bekommen würde, wie ich es gerne haben würde. Das wäre also 2 bis 3 Mal am Tag. 2 bis 3 Mal am Tag? Ja. Mit einer Frau? Mit einer Frau, ja. Ja. Und hast du eine Freundin im Moment? Ich habe eine feste Beziehung, ja. Du hast eine feste Beziehung? Ja. Und ja, läuft das mit der Frau? Nicht immer. Also sie hat ja nicht immer Lust. Also von daher... Das Problem hatten wir gerade schon mal. Ja, also deswegen, also sie hat nicht immer Lust, nur beim Tobias oder wie hieß er, Tomi? Timo war das. Timo. Mhm. Ja, er bleibt ja seiner Freundin treu im Gegensatz zu mir. Was machst du? Ja. Ja, nee, was machst du? Achso, also ich bin untreu. Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber wie bist du untreu? Ja, indem ich, wenn ich es nicht kriegen sollte, ja dann gibt es Mittel und Zweck Disco, ja, zum Beispiel. Disco? Zum Beispiel. Ja, dann schleppst du Frauen ab. Ja, abschleppen hört sich so krass an. Ne? Ja, was machst du? Ja, also man versucht was rauszubekommen. Man versucht, etwas rauszubekommen. Ja, also das zu bekommen, was man gerne haben möchte. Ja, also du sprichst die Mädels da an, die dir gefallen. Ja. Und gerne läuft es dann auch darauf hinaus, dass ihr miteinander schlaft. Genau so sieht's aus. Wo und wie auch immer. Ja. Ja? Wie oft kommt das vor? Ja, also häufig. Häufig? Ja, ich würde sagen, jedes Wochenende. Jedes Wochenende? Ja. Mensch. Ja. Und deine Freundin, die Arme, die sitzt zu Hause? Ja, also, ja, da ist ein Mango bei mir. Darauf nehme ich an für sich gar keine Rücksicht. Dann nimmst du keine Rücksicht drauf? Nee. Die weiß davon nichts? Wie gesagt, also ich glaube nicht, aber man merkt es ja an, also sie macht schon Andeutungen. Wie lange seid ihr zusammen? Ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Und du gehst fast jedes Wochenende alleine auf die Rolle? Ja, nicht immer. Aber schon jedes zweite Wochenende? Ja. Wieso bist du dann überhaupt noch mit der Frau zusammen? Ja, hört sich krass an, aber Wochenende ist eben nur immer Disco und wochentags, also da läuft das dann eben mit dieser Beziehung. Ah, also in der Woche ist sie ganz gut für dich und am Wochenende möchtest du Abwechslung haben. Warum geht die eigentlich nicht mit in die Disco? Was macht die am Wochenende? Ja, es gibt verschiedene Discos, würde ich sagen, und also wir gehen unsere eigenen Wege. Ihr seid aber ein seltsames Paar. Nee, finde ich gar nicht. Doch. Nee. Ihr seid, gerade das Wochenende, wenn man Zeit hat füreinander, geht ihr beide eigene Wege? Ja, also es ist schon immer, also ich bin so der Meinung, dass es immer langweilig ist mit einer Freundin in der Disco, weil... Weil du die Augen woanders hinwerfen willst auch. Nee, das nicht. Also man muss auf die Freundin aufpassen. Wie, was heißt aufpassen? Ja, man kann auf sich selbst aufpassen. Ja, aber nicht immer. Also da kommen schon manche Sachen so zusammen, die ich jetzt nicht so ausführlich erzählen möchtest. Nee, möchte schon, nur nicht erzählen kann so alles. Aha, ich verstehe. Ja, Mensch, wie soll das weitergehen? Du wirst weiter eine Alltagsfrau haben, das ist deine Freundin. Ja. Ja, sagt er ganz normal. Und am Wochenende geht's dann raus. Ja. Und wenn die dir irgendwann mal die Hölle heiß macht, deine Freundin, wozu sie das Recht hätte, finde ich? Ja, das Recht hat sie ja dazu. Also, ja, dann gibt's eben anderes, was man sich holen kann. Dann würdest du dich auch trennen von ihr? Ja. Ja, dann ist das auch nicht so eine tolle Liebe, finde ich. Ja, also, es ist das Thema ist ja sexsüchtig. Ja. Und, um öfter Sex zu haben, musst du es dir so holen dann eben. Ja. Ja. Also wie gesagt, also ich bin wirklich nicht, also ich bin schnell reizbar, wenn ich. Sag mal, wenn du mit deiner Freundin, also mit der richtigen Freundin schläfst, ist das für dich befriedigend, wenn es denn dazu kommt? Ja. Das schon. Ja. Und wenn du, ich gehe mal bei dir davon aus, dass du auch onanierst? Nein. Nein? Nein. Was seid ihr für Jungs, Mensch? Ja. Du onanierst nicht? Nein. Warum nicht? Weil in der Woche, da ist das so, dass ich das dann auch bekomme, was ich möchte. Ja. Und meistens läuft es dann am Wochenende daraus, dass ich dann allein in Disco bin. Und dann kriegst du wieder, was du willst. Ja, dann, ja, nicht immer. Mhm. Also, dass es immer ist, also ist, ja, okay. Geht nicht, aber des Öfteren passiert das schon, ja. Ja. Von daher. Kommt es gar nicht dazu, dass du onanieren willst oder musst? Nee, muss. Ja. Ja, das muss. Hä? Das muss? Ja, das muss, dass ich nicht onanieren muss. Ja, das, ja. Naja, jeder so, wie er will. Ja. Lieber also, Ronny, außerdem ist onanieren nicht so intensiv wie... Nee, natürlich nicht, aber wenn nichts anderes da... Von daher ist das ja dann auch keine Befriedigung. Also. Nee, aber vielleicht manchmal besser als gar nichts. Ja, okay. Ich will es dir nicht einreden, wenn du das so für dich geregelt hast. Nee, das ist ja auch in Ordnung. Ronny, ja. Mach's gut. Ja. Bye, bye. Bye. Tschüss. Tschüss. Ciao. 1.32 Uhr, eine kleine Pause. Freunde, wir machen weiter. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio vom Westdeutschen Rundfunk aus Köln. Zu hören im Radio bei 1 Live, zu sehen im WDR Fernsehen. Unser Thema heute Nacht heißt Sexsucht. Und ich möchte mit Leuten reden, die überdurchschnittlich sexuell aktiv sind. Die müssen nicht gerade süchtig sein, aber die wirklich sehr viel Spaß im Sex haben. Mehr vielleicht als das, was man so als normal bezeichnet. Wie befriedigt ihr diesen Trieb? Was macht ihr alles? Und ich hatte vorhin auch noch gefragt nach Leuten, die, wenn sie ganz ehrlich sind, eigentlich immer an Sex denken oder fast immer an Sex denken. Mit euch möchte ich reden. 0130 2911, das ist die Telefonnummer. Und unsere Faxnummer, ihr könnt natürlich auch anonym hier anrufen, klare Sache. Und die Faxnummer kostenfrei 0130 11 51 22. Sexsucht, das ist unser Thema. Herzlich willkommen, Eberhard 51. Hi. Hallo Domian. Eberhard. Guten Morgen. Guten Morgen. Du hast dich zu diesem Thema gemeldet. Ja, das habe ich. Das hat wahrscheinlich einen Grund. Ja, das hat einen Grund. Erzähl. Ja, also bei mir sieht das so aus. Ich gehe also sehr gerne zu Check-Off-Partys. Zu was für Partys? Zu Check-Off-Partys. Was ist das? Nun, das ist, die Schwulen treffen sich da nun in einer Bar oder in sonst einem schönen Raum. Ja. Und da stehen die also batschbudelnackend gegenüber. Ihr steht da ganz nackt? Ja, natürlich. Ist das eine öffentliche Bar? Ja, ja, das ist eine öffentliche Bar. Und aber die geschlossene Gesellschaft natürlich. Geschlossene Gesellschaft? Natürlich. Also man geht rein und entkleidet sich erstmal. Von 20 bis 21 Uhr ist da Einlass. Ja. Und dann ab 21 Uhr ist da dicht. Ja. Ja, und da entkleidet man sich dann. Völlig nackt oder die Unterhose bleibt an? Nichts, dann nur die Schuhe. Nur die Schuhe. Die Schuhe bleiben an. Und dann sitzt ihr nackten Jungs alle an der Theke, plaudert? Zunächst, ja. Ja. Und dann so kurz nach 21 Uhr, dann geht das ganze Rudel, trifft sich dann in einem großen Raum. Also das ist wahrscheinlich ein Hinterzimmer dann, ne, von der Bar. Das ist halt so da, wo zum Beispiel so ein Billardtisch steht. Okay, ja. So ein Riesending da, ja, ja. Da gehen alle rein. Und was dann? Ja, ja. Und ja gut, und dann eben je nach Blickkontakt, nicht? Da geht dann der eine auf den anderen zu oder es bildet sich ein ganzes Rudel und da lässt du dich dann eben verwöhnen. In diesem Zimmer? In diesem, ja, ja. Auf dem Billardtisch? Nicht unbedingt. Wenn es sein muss, auch auf dem Billardtisch. Ja, das ist richtig. Ach, das kann also sein, dass es dann zu gruppensexartigen Szenen kommt? Halt bei einer Check-off-Party, da also nur, darfst du nur am Genitalbereich mit der Hand. Aha. Keine orale Befriedigung. Keine anale Befriedigung. Also nur im das ist also nicht zulässig. Das ist dann, also wenn du das machst, fliegst du raus. Ach, warum ist das so? Ja, nun, weil das Check-off heißt ja einfach sich einen abholen. Ja. Sich einen runterholen. Ja. Nicht? All das andere ist nicht erlaubt. Alles andere ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt und wer da dagegen verstößt, nicht, der fliegt eben dann raus. So, dann sind da die ganzen Männer in diesem einen Raum und holen sich gegenseitig einen runter. Richtig. Teilweise wildfremde Männer, ne? Natürlich. Ja. Natürlich. Gut, also wenn du dann des Öfteren dorthin gehst, nicht, da, man trifft dann schon wieder einen, der auch vorher schon mal da war. Ja. Nicht? Ja, ja. Und ist das dann so eine, muss man sich das vorstellen, dass das so ein bisschen wie eine Orgie ist, dass man das lange hinauszögert auch? Ja, ja, absolut. Ihr geht dann um 21 Uhr in den Hinterraum und wie lange dauert das alles? Ja, das geht also bis 23, 24 Uhr und dann ab 0 Uhr ist dann wieder für die Öffentlichkeit. Zieht ihr euch schnell wieder an und trinkt euer Bierchen. Ja, da bist du derart durchgeschwitzt, da gehst du raus. Da ist das so aufgeheizt. Nicht, dass, und solche Sachen machst du öfters? Nun, die Check-off-Partys, die sind also im Monat einmal. Einmal, zweimal. Ja. Und oder dann gehe ich eben dann in eine Gay-Sauna. Ne? Eine Sauna, ja. Ja, wo also eben auch nur Schwule sind. Ja. Nicht? Und das ist dann das, was du vorhin da gesagt hast. Da geht dann richtig die Post ab. Da geht die Post richtig ab. Da geht dann die Post richtig ab. Bist du denn? Ja, erzähl. Da gibt es also all das, was du gerne haben möchtest. Ja. Nicht? Das ist also ohne Tabu. Und es ist ja, das muss ich schon so sagen, das ist ja das Schöne, nicht? Jeder, der dahin geht, der weiß, was auf ihn zukommt. Ja. Weil alle wollen ja das Gleiche. Ja. Und man geht also dahin mit dem festen Vorhaben, ich will heute guten Sex haben. Richtig. Und alle sind sich im Klaren, richtig, dass man keine Liebe findet. Richtig. Ne? Das ist wichtig, glaube ich. Das ist nicht unbedingt. Hast du dich schon mal verliebt in so einer Geschichte? Ich bin da zu weit weg, dann um da ständig Kontakt mit einem dann zu haben. Also dir geht es schon dann um den puren Sex. Richtig. Erzähl doch nochmal, lass uns nochmal über diese Onanie-Partys, kann man ja auch sagen. Check-off ist viel schöner. Ja, klingt schicker, ne? Ja, natürlich. was turnt dich daran so an, damit zu machen? Das musst du dir so vorstellen, wenn sich dann da so eine Gruppe bildet. Ja. Ja, da stehen dann, und du bist derjenige, der in der Mitte drin ist, ja. Da sind dann 4, 5, 6 Händepaare an dir, nicht? Ja. Das ist ein so enormes Gefühl. Ja. Also das kann ich jetzt hier am Telefon so gar nicht beschreiben. Das muss man einfach selber miterleben. Also was ganz Besonderes. Das ist besonders Geiles. Ja. Würdest du von dir selbst sagen, dass du sexuell schon sehr aktiv bist und einen starken Trieb hast? Ja. Ja. Du bist 51, ne? Richtig. Hast du im Laufe der, nehmen wir mal die letzten 30 Jahre, so von 21 bis 51, hast du da irgendeine Veränderung bemerkt, dass es schwächer wurde oder dass es sogar stärker wurde? Ja, das ist jetzt ein heikles Thema, das du da bei mir ansprichst, nicht? Weil ich muss sagen, ich bin seit 21 Jahren verheiratet. Du bist seit 21 Jahren verheiratet? Ich bin seit 21 Jahren verheiratet. Mit einer Frau? Richtig. Und die weiß davon nichts? Die weiß, jein. Die ahnt es? Jein. Mhm. Sie weiß schon, dass ich also, dass meine die schwule Neigung sehr stark bei mir ist. Ja, das ja. weiß sie seit gut 4 Jahren. Ach, erst seit 4 Jahren? Seit 4 Jahren. Gut, ich muss ja sagen, während meiner Studentenzeit nicht, da kam ich eben in diesen schwulen Kreis rein. Ja. Ne? Ja. Und nachdem ich dann in München mein Studium aufgehört habe, ja. beendet habe, ja. ne, dann ging es wieder heim in die ländliche Umgebung und da hat man das wieder etwas hat das nachgelassen. Würdest du denn für dich sagen, dass du eigentlich homosexuell bist? Ja. Nicht bisexuell? Zurzeit bin ich ausschließlich schwul. Ausschließlich schwul? Ausschließlich schwul. Das heißt, du schläfst mit deiner Frau auch nicht mehr? Seit 4 Jahren nicht mehr. Mhm. Und ist das zwischen euch so okay oder resultieren daraus doch schon auch große Spannungen zwischen dir und der Frau? Ja, das hat es also am Anfang schon gegeben. Mhm. Also für sie war das schon ein Mordschlag. Das muss ich halt schon sagen, nach 17 Jahren dazu erfahren, nicht, dass der daneben einen Blick, dass der also nur noch schwule Tendenzen. Ja. Wie hat sie das denn erfahren eigentlich? Gut, da war ich mit einem Freund am Wochenende in München. Ja. Und sie hat in meinen Unterlagen nach Urlaubsfotos gesucht. Ja, nicht? Ja. Und hat dann Videos gesehen. Oh, weia. Einen ganzen Pack. Und ja, sie ist dem nicht abgänglich, nicht? Mhm. Sie schaut da schon auch sehr gerne an, aber eben mit hetero, nicht? Ja, klar. Und hat dann da so ein Video angeschaut und dann sagt sie zu mir, ja, sie war ja fast erstaunt, da waren ja nur Männer drauf. Ja, ja. Und als ich dann da zurückkam, da hat sie mich dann so... Zur Rede gestellt. So, ich will nicht sagen zur Rede gestellt. Aber angesprochen darauf. Sie hat mich angesprochen und hat gesagt, du, da sind ja lauter Männer drauf, sage mal, bist du schwul? Und was hast du geantwortet? Ich habe gesagt, ja, ich bin's. Du bist... Das war doch wahrscheinlich ein... Das war der Hammer. Ja, das glaube ich, ja. Das war der absolute Hammer. Das war vor 4 Jahren war das. Das war 91. Schon vor 5 Jahren. Sag mal, Eberhard, wieso habt ihr euch dann nicht getrennt voneinander? Das wollte ich ja dann. Ich wollte ja dann von hier, von meiner Umgebung weg. Ja. In die BHB, in die jetzige BHB. BHB? Bundeshauptstadt Berlin. Ach so, ja. Ja. Und... hatte ja da einen Freund schon oben, nicht? Der ist dann dorthin gezogen und ich wollte dort dann mit rauf und dann wollte ich ja, dass wir uns trennen. Ja. Und dann ist eben ein Ereignis eingetreten. 17 Jahre war die Ehe kinderlos. Ach. Und genau in diesem Jahr 92, wo ich nach Berlin wollte, da hat sich Nachwuchs angemeldet. Wie alt ist denn deine Frau? Meine Frau ist 6 Jahre jünger wie ich. Sie ist jetzt 45. Da war das so ganz, war eben noch möglich, ne, dass sie schwanger wurde. Ja. Und in der Zeit hattet ihr dann doch auch nochmal miteinander geschlafen? Das war das letzte Mal. Nein, das ist doch nicht wahr. Das letzte Mal und dann ist sie schwanger geworden. Ja, ja. Und das ist jetzt auch der Hauptgrund, dass ihr noch zusammen seid, wegen des Kindes. Ja. Mann. Ja. Ja, ja, und wie gesagt, ich wollte ja dann gehen, aber mein Rechtsanwalt, der auch eben einen schwulen Sohn hat, nicht? Ja. Der hat ihr dann das erklärt, nicht? Dass, sie hat auch gesagt, also das geht halt nicht mehr. Gut, und dann eben, wir betreiben zusammen ein Geschäft. Ah ja, noch eine Verwicklung dann. Nicht? Ist denn jetzt im Moment so das Verhältnis irgendwie so abgeklärt, dass ihr so, weiß ich, kumpelhaft miteinander gut auskommt? Richtig. Das geht so. Richtig. Ja. Ich will nicht sagen kumpelhaft. Ich habe sie immer noch sehr, sehr lieb, wenn ich das so sagen darf, nicht? Aber ich kann mit ihr nicht mehr schlafen. Ja. Da regt sich nichts mehr, gar nichts mehr. Mensch, Eberhard, jetzt sind wir ganz von unserem Hauptthema weggekommen, aber ich fand das sehr interessant, mit dir zu reden. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Du hast ja nun schon einen sehr ungewöhnlichen Lebensweg hinter dir. Wenn du das so sagst, ja, das ist zutreffend. Alles Gute. Tschüss, Eberhard. Danke, tschüss. Ciao. Michael, 23. Ja, hallo. Michael, guten Morgen. Guten Morgen. Erstmal ein Kompliment an dich und die Sendung. Also ich habe vor 4 Monaten mal eingeschaltet und ich finde das echt, also ab da bin ich eigentlich jetzt immer dabei. Das ist toll, vielen Dank. Aber ja. Jetzt zum Thema heute. Ja. Ja, gut, bei mir ist es halt genauso. Also 3 bis 4 Mal denke ich auch täglich immer dran. Du denkst 3 oder willst du es 3 bis 4 Mal machen am Tag? Ja, das auch. Das auch. Da denkst du wahrscheinlich noch viel mehr, viel öfters dran. Jo, ja, na, ja, gut. Wie sieht denn die Realität aus? Ja, ich war jetzt 2 Jahre war ich jetzt in einer festen Beziehung drin. Mhm. Und ja, das hat sich aber vor 3 Monaten ist mehr oder weniger aufgelöst dann. Weil du so stark drauf, so heftig, ja, drauf bist? Ja, also das war einer der Hauptgründe, ja. Ja. Mhm. Also die Frau wollte das nicht mitmachen. Ja, genau. Ging es denn anfänglich gut? Anfänglich war das gut, ja. Ja. Ja, gut, das ist eigentlich in jeder Beziehung, denke ich mal so. Mhm. Am Anfang ist da immer eher himmelhoch jauchzend und danach flacht das dann. Mhm. Also ein Grund war, dass du deine sexuelle Befriedigung nicht so finden konntest in dieser Beziehung. Ja, also am Anfang schon, ja. Ist klar, ja, hast du gesagt, ja. Jetzt bist du Single, jetzt bist du alleine. Ja, ja. Und wie versuchst du deinen Trieb zu befriedigen? Wie machst du es? Ja, durch Selbstbefriedigung. Durch Selbstbefriedigung. Also du gehst nicht gezielt raus und machst die Mädels. Ja gut, ich gehe schon auf die Piste, nur, ja gut, bis jetzt hat sich halt noch nichts Festes ergeben. Auch noch kein One-Night-Stand? Nee, das auch nicht. Auch noch nicht. Das heißt, du bist wirklich auf dich angewiesen. Auf dich ganz alleine und die beiden schönen Hände. Ja, im Moment schon, ja. Ja, aber gut, also in Bordelle war ich jetzt auch schon ein paar Mal. Ach, das warst du auch? Ja. Ja, soweit es die finanzielle Lage erlaubt. Was hast du da gelassen an Geld pro Auftritt? Ja, das ist halt unterschiedlich. Kommt darauf an, wo man hingeht. Also ja. Zwischen 100 und 250 Mark. Ja. Mhm. War das dein erster Kontakt mit einem Bordell? Jetzt, nachdem deine Freundin dich verlassen hat? Nee, ich war auch vorher schon mal dort. Ja. Ist das denn eine Form für dich, wo du sagst, da kann ich schon, also was das Sexuelle angeht, mich optimal befriedigen? Das Bordell? Ja, gut, auf der einen Seite schon, weil einem da ja die sämtlichen Wünsche eigentlich erfüllt werden, die man so stellt. Ja. Ja, gut, auf der anderen Seite ist es natürlich rein sexueller Art, also. Das ist klar, ja, ja, sicher. Aber so rein, was das Sexuelle angeht, ist es schon für dich ziemlich optimal. Ja, kann man schon so sagen. Wenn du, jetzt klammern wir das Bordell mal aus, wenn du so für dich alleine bist, passiert das alles bei dir im Kopf oder kaufst du dir auch Pornos oder kaufst du dir Heftchen? Gibt es da irgendwelche Spielereien, die du dann für dich alleine auch treibst? Also ich glaube, es gibt nichts, was ich noch nicht versucht hätte. Ja. Also oder beziehungsweise schon ausprobiert hätte. Ja. Ja, also Hefte, klar, und Pornos schaue ich mir auch ab und zu an. Ja. Sicher. Kann man für dich sagen, oder kannst du für dich sagen, was so für dich die optimale Onanie ist? Mit welchen Hilfsmitteln machst du das? Nur Hilfsmittel? Ja, ist es dann nur so die Fantasiegeschichte, ja, im Kopf? Ja, das ist eigentlich immer unterschiedlich. Kommt drauf an, wie man drauf ist. Ne? Ja. Also einmal nur Fantasie, einmal braucht man halt mal einen Film. Ja. Michael, auch ein Mensch mit sehr starkem Trieb. Ja. Ne? Dann ist nur zu hoffen, dass du bald eine Frau findest, die genauso gepolt ist wie du. Ja, das ist eigentlich das, was ich denke, was man eigentlich nicht so finden kann, schätze ich mal. Weil ich schätze die meisten Frauen eher so ein bisschen, die Beziehungen, die ich jetzt schon hatte, waren eigentlich alles so, die hatten schon Lust, aber dann auch nur zwei, dreimal die Woche höchstens. Ja. Wenn es wirklich... Ich will dir Mut machen und ich sage dir, dass es sehr wohl Frauen gibt, die genauso draußen wie du es bist. Ja, hoffentlich. Die wirst du schon irgendwann finden. Alles Gute. Viel Glück. Tschüss, Michael. Vielen Dank. Ja, tschüss. Martina, 23. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Martina, erzähl mal von dir. Ja, erzähl mal. Ich bin halt auch sexsüchtig, ne? Ja. Mhm. Inwiefern? Ja, ich brauche halt jeden Tag einen Stich. Du brauchst jeden Tag einen Stich? Ja. Du brauchst jeden Tag einen Mann? Auf jeden Fall, ja. Kriegst du den auch? Glaub schon, ja. Wie machst du das? Ich habe zwar einen Freund, aber das ist eher unwichtig für mich. Und ja, dann habe ich halt immer so geguckt und Leute angerufen und so. Und wie Leute angerufen? Welche ja, Leute? Ja, Bekannte von mir. Mein Gott, die von meiner Sexgeil halt wissen, ne? Ja, also du hast ein Telefonbuch, wo man nur so Blättern braucht. Ja, privates Telefon. Für gewisse Stunden, voller Männer-Telefonnummern. Wenn ich Bock auf Mario, dann... Rufst du Mario an? Ja, genau. Oder Frank, ne? Oder Frank. Oder Michael. Michael auch, klar. Und dann, wie geht das ab? Dann telefonierst du und geht man gleich zur Sache und sagt, hier, hast du Bock? Oder, Ja, klar. Also die Leute, die ich dann anrufe, die stehen dann direkt schon stramm und kommen dann auch direkt halt ins Schlafzimmer. Ne? Und dann geht's halt direkt zur Sache. Meistens empfange ich meine Kumpels dann auch schon in Strapsen. Also du hast quasi so einen männlichen Harem da um dich herum. Ja, aber keiner weiß von keinem, ne? Keiner weiß von keinem. Und einen festen Freund habe ich dann auch noch zwischendrin. Wie viel Haremsmänner hast du? Boah, Haremsmänner kann man das nicht bezeichnen. Naja, ich sag's jetzt mal so. Also wie viele Männer stehen... Also 20 stehen mir zur Auswahl. Boah, 20 Stück. Ja. Das heißt, wenn du abends scharf drauf bist, dann... und du lässt sie immer zu dir kommen. Ja, klar. Du fährst nie dahin. Ist bequemer, ne? Du empfängst sie mit Strapsen, unter Umständen. Und das geht dann gleich zur Sache. Ja, mit den Leuten, denen ich das halt vorher ausgemacht habe, schon. Ja, wenn du Mario zum Beispiel anrufst, ne? Der Mario nimmt ab. Ja. Wir spielen jetzt mal durch. Ich bin Mario, ne? Ja. Du rufst an. Ja, hier ist Mario. Hallo. Machen wir ein kleines Rollenspiel, ja? Ja, wir machen ein Rollenspiel, genau. Ja, hi. Hast du Bock auf mich? Und kommst du gleich vorbei auf eine geile Nummer? So schnell geht es. Ja, klar. Also kein langes Gerede über... Nee, über das Wetter diskutieren. Genau. Und so. Nö. Ich ruf an, hier ist Martina und dann weiß er Bescheid, ne? Jetzt bin ich ja, wie du weißt, wenn du diese Sendung öfters schon verfolgt hast. Nee, du, zum ersten Mal. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal. Ich bin ein Moralist. Echt? Ja. Zum Beispiel, was jetzt die Geschichte angeht mit einem Freund. Aha. Den betrügst du an der Strich und Faden, ne? Ja, kann man so sagen. Ich meine, ich bin erst eine Woche mit ihm zusammen. Und daher kann man noch nicht so viel über Betrügen sprechen. Ach, da ist das vielleicht gar nicht so eine richtige Beziehung. Doch schon, also ist schon was Festeres. Echt, du bist eine Woche mit dem zusammen? Ja. Und wie viel Mal bist du jetzt schon fremdgegangen? Boah, das kann ich nicht zählen. Nee, das glaube ich nicht. Doch, also müsste ich jetzt echt denken. Also ich bin jetzt eine Woche mit dem zusammen, seit letzten Donnerstag oder letzten Mittwoch oder so. Ja. Und in der Zeit habe ich schon öfter ein paar Leute angerufen. So. Dann kann das aber auch nicht so die große Leidenschaft sein. Doch, ist schon, aber ich kann halt nicht treu sein, ne? Konnte ich noch nie. Was macht ihn denn zu etwas Besonderem gegenüber den anderen? Er ist halt besonders gut im Bett. Er ist besonders gut im Bett? Ja. Dann sagen wir mal, es ist vielleicht so eine eher feste Sex-Verbindung. Ja, er kann mir meine Wünsche dann auch erfüllen, ne? Was nicht jeder irgendwie kann, den du mal aus der Disse abschleppst. Ich glaube dann mal nicht an so sehr viel Herz zwischen euch. Aber das ist ein anderes Thema. Ja gut, vielleicht halt eher ein bisschen mehr Herz wie ich für ihn, weil ich ihn halt dauernd betrüge, ne? Martina, warum bist du so drauf? Wie, warum bist du so drauf? Das ist ja nun doch schon ungewöhnlich. Ich finde das normal. Nee, normal ist es nicht. Doch. Also, was hast du denn für Vorstellungen von einer Beziehung? Also, ja. Aber immer nur dieselbe, 10 Jahre lang dieselbe Frau ficken? nicht wirklich. Nein, wenn man eine feste Beziehung hat, sehe ich das schon anders. Vor allen Dingen, wenn man frisch verliebt ist. Ja gut, aber was hat frisch verliebt mit sexueller Geilheit zu tun? Gerade das hat ganz viel damit zu tun, weil dann ist es super frisch. Aber das ist jetzt auch ein moralischer Ansatzpunkt. Ich sehe das anders. Also wenn ich frisch verliebt bin, dann will ich nur den einen Menschen haben und sonst keinen. Nee. Warst du schon immer so? Eigentlich schon, also ja. So sehr, sehr sexuell aktiv? Ja. Seit meinem 15. Lebensjahr. Seit deinem 15. Lebensjahr? Ja. Und warum wissen die Männer unterschiedlich, also nichts davon, die verschiedenen Männer? Bitte? Warum wissen die Männer, du sagst ja, die wissen nichts davon, voneinander, ne? Mhm. Warum nicht? Ja, weil die halt in verschiedenen Städten wohnen, ne? Ja. Und du gaukelst ihnen immer so die... Ja, oder ich gehe halt in die Disco und so. Ich meine, okay, jetzt bin ich umgezogen. Jetzt sollte mein Leben eigentlich ruhiger werden. Ja. Aber ich meine, man hat ein Auto, man setzt sich rein oder... Ne? Hattest du heute auch schon einen Mann, einen Stich? Heute hatte ich auch schon einen Stich, heute hast du schon einen, ja. Also bist du jetzt für heute bedient? Oh, nee, das würde ich nicht sagen. Das könnte also, noch was passieren heute. Könnte jetzt noch ausgehen, auf jeden Fall. Martina, ich danke dir für deinen Anruf. Mhm. Viel Spaß. Okay, danke. Ciao. Jo, tschüss. Mama Mia, war die drauf. Kevin, 23, hi. Ja, hallo. Wie findest du solche Frauen? Keine Ahnung, gut. Gut? Ja, ich finde nicht? Nee, ich find's zu heftig. Also das ist schon eine Sache, wo ich denke, ist nicht mein Bier. Geschmackssache. Okay, zu dir. Ja, sexuelle Sucht. Ich könnte nur dazu sagen, dass ich das höchstens nur 3 bis 4 Monate im Jahr ausüben kann. Jetzt bitte ich dich erstmal nochmal näher an den Telefonhörer zu gehen. Ich verstehe. Ja. Okay. Jetzt sagst du nochmal, ich habe dich nicht verstanden. Sexuelle Sucht. Ich glaube, dass ich dies nur 3 bis 4 Monate im Jahr ausüben kann. Warum? Warum? Weil ich jetzt circa seit 2 Jahren in einer festen Beziehung bin. Allerdings ist meine Freundin Studentin und sie studiert im Ausland und sie ist nur in den Semesterferien, also insgesamt nur 4 bis 5 Monate im Jahr hier. Ach so. Fernbeziehung. Bitte? Eine Fernbeziehung. Kann man sagen, ja. Ja. Und mehr oder weniger. Du bist treu? Das war ich letztes Jahr nicht, weil meine sexuelle Sucht hat es nicht zugelassen. Mhm. Ich habe es dann mehr oder weniger versucht, das, was ich will, woanders zu holen. Mhm. Allerdings hat sich mittlerweile herausgestellt, dass ich bei anderen Frauen irgendwie meinen Mann nicht mehr stehen kann, gefühlsmäßig. Aus schlechtem Gewissen heraus, oder? Mehr oder weniger, ja, doch, ja. Weil ich jetzt also meiner Freundin irgendwie gebundener geworden bin und ja. Kann ich einfach nicht mehr machen. Ja, also es ist schon, also im Kopf ist eine, ich sag's mal, eine Geilheit da. Aber wenn es dann zu einer realen Situation mit einer Frau kommt, funktioniert es bei dir nicht? Nicht mehr. Mhm. Genau. Ja. Ja, und. Und das ist darauf zurückzuführen, dass eure Beziehung auch enger und intensiver geworden ist, kann man das so sagen? Also ist das schon, ja, sie ist ziemlich intensiver geworden. So, dass ich fast eigentlich nicht wegen meiner Geilheit, wenn man das so nennen darf, nicht drauf verzichten möchte. Ja. Und sie auch nicht irgendwie dadurch stören möchte. Und ich meine, es ist ja dann jetzt so, sie ist jetzt zum letzten Mal vor 3 Monaten hier gewesen und dann ist sie wieder weg. Und wie gesagt, seitdem kann ich bei einer anderen Frau nicht mehr meinen Mann stehen, eben aus Gefühlsachen. Und trotzdem ich bin auch kein Mann, der irgendwie jetzt selber sich jetzt die Hand irgendwo legt oder sonst noch was macht. Das bin ich auch nicht, kann ich nicht machen, ich weiß nicht warum. Also ich krieg meinen Mann bei mir auch nicht. Also heute bin ich ja wirklich von selten. Das ist der dritte Mann, der nicht onaniert. Kann ich nicht machen, wirklich. Ja. Also ich krieg keinen hoch. Auch mit dir alleine nicht? Auch mit mir alleine nicht, nee, das überhaupt nicht. Selbst wenn ich meine Fantasie spielen lassen würde, überhaupt nicht, nee. Also aber hör mal, wenn du dann so viele Monate alleine bist und dich mit dir selbst nicht mehr beschäftigst, wo bleibt die Energie, die sexuelle Energie bei dir? Ja, sagen wir mal so, ich habe feuchte Träume. Was hast du? Feuchte Träume. Feuchte Träume, ja. Ja, genau. Also es ist so, dass wenn ich jetzt in der Früh aufstehe und das Bett ist nass. Dann ist es passiert, ja. War das die Unfähigkeit, das ist schon wieder so wertend, dass du nicht onanieren kannst, sage ich jetzt mal. War das früher auch schon so vor deiner Freundin oder hat das mit der Beziehung auch zu tun? Nee, also ich konnte es irgendwie nicht machen, weil meine erste sexuelle Erlebnis hatte ich so circa vor 8 Jahren und von Anfang an war ich sexuell eigentlich ziemlich anspruchsvoll. Und ich hatte dann fast immer das, was ich wollte. Meine Partnerinnen waren auch dementsprechend leistungsvoll. Und ich meine, dazu kam ich überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie Angst ist oder Scham ist oder keine Ahnung. Kann es vielleicht auch damit zusammenhängen, dass das für dich auch eine Form, dass Onanie für dich auch eine Form der Untreue ist? Das könnte sein. Das ist wieder mal eine psychische... Ja. Das weiß ich nicht. Also ich weiß nur, dass ich das nicht kann. Ja. Also ich habe das... Ehrlich gesagt, ich habe das schon mal versucht gehabt, aber es geht nicht. Ja. Und diese Zeiten, während du alleine bist, die sind dann nicht gerade sehr schön und rosig für dich, ne? Ja, das ist ziemlich ruhig. Du vermutest, dass sich dann aber sehr viel aufstaut, ne, wenn sie dann kommt. Ja, natürlich. Ich sag ja, also es war die Zeit, wo sie da ist. Wir schlafen wirklich fast jeden Tag und dann auch 4, 5 Mal miteinander. Ja. Es kann auch hintereinander sein oder was weiß ich, erst nach 2 oder 3 Stunden, je nachdem. Ja. Und wie ich das sehe, ich glaube, dass ich alles sozusagen spare nur für diese 2 Monate. Du bist dann nach diesen, sie war 2 Monate hier, ne? Sie war 2 Monate hier dann, und seit circa 2, 3 Monaten ist sie weg. Dann bist du nach diesen 2 Monaten völlig ausgelaugt, ne? Wahrscheinlich. Genau. Das kann man nennen, ja. Ja. Schreibt ihr euch denn irgendwie erotische Briefe, um das so ein bisschen am Köcheln zu halten zumindest? Briefe nicht, aber Telefonate doch. Und das kann man halt dann nicht jeden Tag machen, ja. Weil ich meine, nach Ausland zu telefonieren, das ist ziemlich teuer. Ist klar, ja, ja. Aber doch, ich meine, so 2, 3 Mal im Monat kommt das schon vor. Wann wird sie wiederkommen? Jetzt zu Weihnachten? Nee, erst im März wieder. Erst im März, du lieber Gott. Ja. Du armer Kevin. Du armer Kevin. Danke für deinen Anruf. Okay, alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's schon für diese Woche, für alle, die uns also außerhalb von Nordrhein-Westfalen zuschauen. Wir haben morgen hier Feiertag, das heißt, es gibt kein Talkradio, kein 1Live-Talkradio. Wir sehen und hören uns wieder am Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Das Team heute Nacht und diese Woche waren Gerald Baas, Nina Hellenkemper, Roland Lohr, Markus Liebetanz, Jörg Gensel, Tom Bildhauer, Tom Andreas und Elke Dunajski. Am Montag ist das Talkradio wieder offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Geldgeschichten rund ums Geld. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag Lebenslügen. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag ist wieder ein Prominenter hier, das heißt am Telefon. Er stellt sich euch, dem Talkradio-Publikum, und dieser Prominente ist Harald Schmidt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Sofern ihr einen Feiertag habt, ein schönes verlängertes Wochenende. Macht's gut. Bis dahin. Bye, bye. Ciao.